Guten Morgen, Mutter. Guten Morgen, Clara. Oh, du trägst heute dein Hochzeitskleid? Ja. Wie es dir steht, Mutter. Ich habe dich so oft gebeten und du hast es nie angezogen. Du sagtest immer, mein Brautkleid ist es nicht mehr, es ist nun mein Leichenkleid. Und damit soll man nicht spielen. Ja, Clara. Ich mochte es zuletzt gar nicht mehr sehen, weil es mich immer an deinen Tod erinnerte. Warum denn heute? Wenn man so schwer krank lag wie ich und nicht weiß, ob man wieder gesund wird, da geht einem gar manches im Kopf herum. Der Tod ist schrecklicher, als man glaubt, mein Kind. Oh, er ist bitter. Er verdüstert die Welt. Er bläst all die Lichter aus, eins nach dem anderen, die so bunt und lustig um uns her leuchten. Aber im Herzen zündet er ein Licht an. Da wird's hell und man sieht viel, viel, was man sonst nicht sehen mag. Doch ich bin mir nichts Böses bewusst. Ich bin auf Gottes Wegen gegangen. Ich habe im Hause geschafft, was ich konnte. Du sprichst noch immer wie in deiner Krankheit. Ich habe auch dich und deinen Bruder in der Furcht des Herrn aufgezogen. Habe auch immer einen Pfennig für die Armen zu erübrigen gewusst. Aber was ist das alles? Man zittert doch vor der letzten Stunde. Man krümmt sich wie ein Wurm. Man fleht zu Gott ums Leben, wie ein Diener den Herrn anfleht, die schlecht gemachte Arbeit noch einmal verrichten zu dürfen, um am Lohntag nicht zu kurz zu kommen. Hör davon auf, liebe Mutter, dich greift's an. Nein, Kind, mir tut's wohl. Stehe ich denn nicht gesund und kräftig wieder da? Hat der Herr mich nicht bloß gerufen, damit ich erkennen möchte, dass mein Feierkleid noch nicht fleckenlos und rein ist? Und hat er mich nicht an der Pforte des Grabes wieder umkehren lassen und mir Frist gegeben, mich zu schmücken für die himmlische Hochzeit? Darum habe ich heute, da ich zum heiligen Abendmahl gehe, dies Gewand angelegt. Ich trug es an dem Tag, wo ich die frömmsten und besten Vorsätze meines Lebens gefasst habe. Es soll mich an die mahnen, die ich noch nicht gehalten habe. Guten Morgen, Mutter. Ach, Karl. Nun, Clara, möchtest du mich leiden, wenn ich nicht dein Bruder wäre? Sieh da, eine goldene Kette. Woher hast du die, Karl? Wofür schwitze ich? Warum arbeite ich abends 2 Stunden länger als die anderen? Du bist impertinent. Ach, fang am Sonntagmorgen. Schäm dich, Karl. Mutter, hast du nicht einen Gulden für mich? Ich habe kein Geld, als was zur Haushaltung gehört. Gib nur immer davon her. Was für Claras weißes Kleid gespart wurde, drückte ich auch die Augen zu. Ach, du bist unverschämt. Also, ich habe keine Zeit, sonst würde ich... Wohin gehst du? Ich will dir's nicht sagen, dann kannst du, wenn der alte Brummbär nach mir fragt, ohne rot zu werden, antworten, dass du's nicht weißt. Ach, er macht mir Herzeleid. Ja, der Vater hat recht. Das sind die Folgen. So allerliebst, wie er als kleiner Lockenkopf um das Stück Zucker bat, so trotzig fordert er jetzt den Gulden. Ich glaube fast, er hat es vergessen, dass er mich einmal lieb gehabt hat. Hast du ihn ein einziges Mal weinen sehen während meiner Krankheit? Ich sah ihn ja nur selten. Fast nicht anders als bei Tisch. Mehr Appetit hatte er jedenfalls als ich. Das ist natürlich. Er muss den ganzen Tag schwer arbeiten. Freilich. So sind die Männer. Sie schämen sich ihrer Tränen mehr als ihrer Sünden. Auch der Vater. Schluchzte er nicht am Nachmittag, wo dir zur Ader gelassen wurde und kein Blut kommen wollte, dass mir's durch die Seele ging. Aber als ich zu ihm trat, was sagte er? Versuch doch, ob du mir den verfluchten Span nicht aus dem Auge herausbringen kannst. Ja, ja, so ist er, unser Vater. Sag mir mal, Clara, ich sehe den Leonhard gar nicht mehr. Wie kommt das? Mag er wegbleiben. Ich will nicht hoffen, dass du ihn anderswo siehst als hier im Hause. Ich sehe ihn nicht. Habt ihr euch gezankt? Ich mag ihn sonst wohl leiden, er ist so gesetzt. Wenn er nur erst etwas wäre. Zu meiner Zeit hätte er nicht so lange zu warten brauchen. Da rissen sich die Herren um einen geschickten Schreiber, auch wie die Lahmen um die Krücke. Denn sie waren selten. Auch wir geringeren Leute konnten ihn brauchen. Ach, Mutter. Ja, damals waren die Schreiber oben auf. Jetzt ist's anders. Jetzt müssen wir Alten, die wir uns nicht aufs Lesen und Schreiben verstehen, uns von neunjährigen Buben ausspotten lassen. Es hat zu läuten aufgehört. Dann wird die Predigt gleich beginnen. Nun, Kind, ich will für dich beten. Und was deinen Leonhard anbetrifft, so liebe ihn, wie er Gott liebt. Nicht mehr, nicht weniger. Da, Mutter, nimm diesen Strauß mit dir. Ach, der kommt gewiss von Karl. Er hat mich also immer noch lieb. Nun aber muss ich gehen. Behüt dich Gott, mein Kind. Behüt dich Gott, Mutter. Da geht sie. Wie fest und sicher sie ausschreitet. Schon ist sie beim Kirchhof drüben. Wer wohl der Erste ist, der ihr begegnet? Es soll nichts bedeuten. Nein, nein, ich meine nur... Mein Gott. Der Totengräber. Er hat eben ein Grab gemacht und steigt daraus hervor. Sie grüßt ihn und blickt lächelnd in die düstere Grube hinab. Nun wirft sie den Blumenstrauß hinunter und tritt in die Kirche. Jetzt singen sie. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Ja, wenn meine Mutter gestorben wäre, nie wäre ich wieder ruhig geworden. Aber du bist gnädig, du bist barmherzig. Ich hätte einen Glauben wie die Katholischen, dass ich dir etwas schenken dürfte. Meine ganze Sparbüchse wollte ich leeren und dir ein schönes, vergoldetes Herz kaufen und es mit Rosen umwinden. Ach, da kommt Leonhard. Angezogen? Warum so zart, so rücksichtsvoll? Ich bin noch immer keine Prinzessin. Du bist immer verdrießlich, Clara. Man kann 14 Tage wegbleiben und Regen und Sonnenschein können sich am Himmel 10-mal abgelöst haben. In deinem Gesicht steht, wenn man endlich wiederkommt, immer noch die alte Wolke. Es gab andere Zeiten, Leonhard. Wahrhaftig? Hättest du immer ausgesehen wie jetzt, wir wären niemals gut Freund geworden. Was lag daran? So frei fühlst du dich von mir? Mir kann's recht sein. Dann hat also dein Zahnweh von neulich nichts zu bedeuten gehabt. Oh, Leonhard, es war nicht recht von dir. Nicht recht? Dass ich dich auch durch das letzte Band an mich festzuknüpfen suchte? Vergiss nicht, es geschah in dem Augenblick, wo ich in Gefahr stand, dich zu verlieren. Meinst du, ich sah die stillen Blicke nicht, die du mit dem Sekretär gewechselt hast? Das war ein schöner Freudentag für mich. Ich führe dich zum Tanz und du... Du hörst nicht auf, mich zu kränken. Ich sah den Sekretär wohl. Warum soll ich's leugnen? Du scheinst doch noch immer warmen Anteil an ihm zu nehmen. Wir haben als Kinder zusammen gespielt und nachher... Ah, du weißt recht gut. Oh ja, ich weiß. Eben darum. Da war es wohl natürlich, als ich ihn seit so langer Zeit zum ersten Mal wieder erblickte, dass ich ihn ansah und mich verwunderte. Sei es wie sei. Mich überlief's. Und ich dachte, noch diesen Abend stelle ich sie auf die Probe. Will sie mein Weib werden, so weiß sie, dass sie nichts wagt. Sagt sie aber nein. Oh, du sprachst ein böses, böses Wort, als ich dich zurückstieß und von der Bank aufsprang. Ich wollte forteilen, doch ich fühlte mich zurückgehalten. Ich glaubte erst, du wärst es, aber es war der Rosenbusch, der mein Kleid mit seinen Dornen wie mit Zähnen festhielt. Du hast mein Herz gelästert und ich traute ihm selbst nicht mehr. Du standst vor mir wie einer, der eine Schuld einfordert und ich, ach Gott. Ich kann's nicht bereuen. Ich weiß, dass ich dich mir nur so erhalten konnte. Die alte Jugendliebe tat die Augen wieder auf. Ich konnte sie nicht schnell genug zudrücken. Als ich nach Hause kam, fand ich meine Mutter krank, todkrank. Plötzlich dahingeworfen wie von unsichtbarer Hand. Der Vater hatte nach mir schicken wollen. Sie hatte es nicht zugegeben, um mich in meiner Freude nicht zu stören. Du kannst dir denken, wie mir zumut war, als ich's hörte. Als ich mich langsam nahte, zog sie mich zu sich nieder und küsste mich auf meinen entweihten Mund. Wie kannst du nur so sprechen, Clara? Ich verging. Ich hätte ihr ein Geständnis tun. Ich hätte ihr zuschreien mögen, was ich dachte und fühlte. Meinetwegen liegst du so da. Ich tat's, aber Tränen und Schluchzen erstickten die Worte. Sie griff nach der Hand meines Vaters und sprach mit einem seligen Blick auf mich. Welch ein Gemüt. Nun ist sie ja wieder gesund. Ich kam ihr meinen Glückwunsch abzustatten und, was meinst du? Und? Bei deinem Vater, um dich anzuhalten. Ach. Ist dir es nicht recht? Nicht recht? Mein Tod wär's, wenn ich nicht bald dein Weib würde. Aber du kennst meinen Vater nicht. Er weiß nicht, warum wir Eile haben. Er kann's nicht wissen und wir können's ihm nicht sagen. Das braucht ja auch nicht zu geschehen. Er hat 100-mal erklärt, dass er seine Tochter nur dem gibt, der nicht bloß Liebe im Herzen, sondern auch Brot im Schrank für sie hat. Er wird dir sagen, wart noch ein Jahr, mein Sohn, oder zwei. Und was willst du abwarten? Merrin, der Punkt ist ja gerade beseitigt. Ich hab die Stelle. Ich bin Kassierer. Du bist Kassierer? Ja. Und der andere Kandidat, der Neffe vom Pastor. Der war betrunken, als er zum Examen kam. Er verbeugte sich gegen den Ofen statt gegen den Bürgermeister und stieß, als er sich niedersetzte, 3 Tassen vom Tisch. Der Bürgermeister reichte mir mit einem Blick, in dem schon die Bestallung lag, die Hand. Obgleich sie nach Tabak roch, führte ich sie dennoch demütig an die Lippen. Und hier ist die Ernennung zum Kassierer, unterschrieben und besiegelt. Das kommt... Unerwartet, nicht wahr? Nun, es kommt doch nicht ganz von ungefähr. Warum ließ ich mich 14 Tage lang bei euch nicht sehen? Was weiß ich. Ich denke, weil wir uns am letzten Sonntag stritten. Den kleinen Zwist führte ich selber listig herbei, damit ich wegbleiben könnte, ohne dass es zu sehr auffiele. Ich verstehe dich nicht, Leonhard. Glaub schon. Die Zeit benutzte ich dazu, der kleinen, buckligen Nichte des Bürgermeisters, die so viel bei dem Alten gilt, den Hof zu machen. Versteh mich recht. Ich sagte ihr selbst nichts Angenehmes, ausgenommen ein Kompliment über ihre Haare, die bekanntlich rot sind. Ich sagte ihr nur einiges, das ihr wohlgefiel über dich. Über mich? Warum sollte ich's verschweigen? Geschah es doch in der besten Absicht. Als ob es mir nie im Ernst um dich zu tun gewesen wäre. Doch genug. Wie es gemeint war, wird die leichtgläubige Mannstolleteurin erfahren, sobald sie uns in der Kirche aufbieten hört. Leonhard! Kind, sei du ohne falsch wie die Taube. Ich will klug wie die Schlange sein. Dann genügen wir, da Mann und Weib doch nur eins sind, dem Evangeliumspruch vollkommen. Es kam ja auch nicht ganz von selbst, dass der Neffe des Pastors im wichtigsten Augenblick seines Lebens betrunken war. Du hast bis jetzt gewiss nicht gehört, dass der junge Mann sich aufs Trinken verlegt. Kein Wort. Umso leichter glückte mein Plan. Mit 3 Gläsern war's getan. Ein paar Kameraden von mir mussten ihm auf den Leib rücken. Darf man gratulieren? Noch nicht? Oh, das ist ja abgemacht. Dein Onkel, der Pastor. Aber nun trink, mein Brüderlein, trink. Schweig! Als ich heute Morgen zu dir ging, stand er am Fluss und guckte schwermütig hinein. Ich grüßte ihn spöttisch und fragte, ob ihm etwas ins Wasser gefallen sei. Jawohl, sagte er, ohne aufzusehen. Und es ist vielleicht gut, wenn ich selbst nachspringe. Unwürdiger, geh mir aus den Augen! Soll ich wirklich gehen? Oh mein Gott, an diesen Menschen bin ich gekettet. Sei kein Kind. Nur noch ein Wort im Vertrauen. Hat dein Vater die 1000 Taler noch immer in der Apotheke stehen? Ich weiß nichts davon. Nichts über einen so wichtigen Punkt? Da kommt mein Vater über die Straße. Versteh mich recht. Der Apotheker soll nah am Konkurs sein, darum fragt er. Lass mich, ich will nichts davon wissen. Ich muss jetzt in die Küche. Nun, sollte hier nichts zu holen sein? Ich kann es mir zwar nicht denken, denn der Meister Anton ist nicht von der Art, dass er... Guten Morgen, Herr Kassierer. Er weiß also. Schon gestern Abend. Ich hörte, als ich in der Dämmerung zum toten Müller ging, um dem Mann das Maß zu seiner letzten Behausung zu nehmen, ein paar von seinen guten Freunden auf ihn schimpfen. Da dachte ich gleich, der Leonhard hat gewiss den Hals nicht gebrochen. Wahrhaftig. Im Sterbehause vernahm ich dann das Nähere vom Küster, der eben vor mir gekommen war, um die Witwe zu trösten und nebenbei sich selbst zu betränken. Und Clara muss das erst von mir erfahren? Wenn es ihn nicht trieb, der Dirne die Freude zu machen, wie sollte es mich dann treiben? Ich stecke in meinem Hause keine Kerzen an, als die mir selbst gehören. Dann weiß ich, dass niemand kommen kann, der sie wieder ausbläst, wenn wir eben unsere beste Lust daran haben. Er konnte doch von mir nicht denken. Denken? Über ihn? Über irgendeinen? Ich hoble mir die Bretter wohl zurecht mit meinem Eisen, aber nie die Menschen mit meinen Gedanken. Über diese Torheit bin ich längst hinaus. Über ihn glaubte ich schon eine ganze Erfahrung gemacht zu haben. Nun finde ich ihn hier und muss bekennen, dass es doch nur eine halbe gewesen ist. Meister Anton, er irrt sich. Der Mensch hat in sich Gesetz und Regel. Meint er? Tja, wir Alten sind dem Tod vielen Dank schuldig, dass er uns noch so lange unter euch Jungen herumlaufen lässt und uns Gelegenheit gibt, uns zu bilden. Früher glaubte die dumme Welt, der Vater sei dazu da, um den Sohn zu erziehen. Umgekehrt, der Sohn soll dem Vater die letzte Politur geben, damit der arme, einfältige Mann sich im Grabe nicht vor den Würmern zu schämen braucht. Wie meint er das? Ich habe in meinem Karl einen braven Lehrer. So hat er mir noch heute Morgen zwei neue Lehren erteilt. Erstlich hat er mir gezeigt, dass man sein Wort nicht zu halten braucht. Zweitens, dass es überflüssig ist, in die Kirche zu gehen und Gottes Gebote in sich aufzufrischen. Gestern Abend versprach er mir, es zu tun. Aber heute war er nicht da. Karl ist noch jung. Ja, ob es ihm wohl ganz recht wäre, wenn ich ihm auch mein Wort nicht hielte? Ich habe ihm zu seinem Geburtstag einen neuen Anzug versprochen und hätte also Gelegenheit, seine Freude über meine Gelehrigkeit zu prüfen. Aber das Vorurteil, Leonhard, ich werde es nicht tun. Vielleicht war ihm nicht gut. Wohl möglich. Brauche auch nur meine Frau zu fragen, dann höre ich ganz gewiss, dass er krank ist. Denn über alles in der Welt sagt sie mir die Wahrheit, nur nicht über den Jungen. Auch das hat die junge Welt vor uns Alten voraus, dass sie allenthalben ihre Erbauung findet. Dass sie beim Spazierengehen, ja im Wirtshaus, ihre Andacht halten kann. Er nimmt doch zu genau, Meister Anton. Gewiss. Ich, alter Sünder, ich bin nicht stark genug, um diese Mode mitzumachen. Ich kann die Andacht nicht wie eine Maikäfer auf der Straße einfangen. Wenn ich mein Herz erhoben fühlen soll, so muss ich erst die schweren eisernen Kirchentüren hinter mir zuschlagen hören und mir einbilden, es seien die Tore der Welt gewesen. Aber heute, muss ich gestehen, verlor auch ich in der Kirche die Andacht. Denn der leere Platz neben mir verdroß mich. Auf dem Heimweg stand ich unter einem Birnbaum still, den die Raupen abgefressen haben. Tja, dachte ich, der Junge ist wie dieser da, leer und kahl. Da kam es mir auf einmal vor, als ob ich sehr durstig wäre und durchaus ins Wirtshaus müsste. Ich betrog mich selbst. Mir war nicht um ein Glas Bier zu tun, sondern nur darum, den Burschen aufzusuchen und auszuschmälen. Und hat das auch getan? Eben wollte ich gehen, da ließ der alte, vernünftige Baum eine saftige Birne zu meinen Füßen niederfallen. Was wollte er sagen? Die ist für den Durst. Und weil du mich durch den Vergleich mit deinem Schlingel verschimpft hast. Ich besann mich, biss hinein und ging ins Haus. Weiß er, dass der Apotheker nah am Konkurs ist? Was kümmert's mich? So gar nichts. Doch, bin ein Christ, der Mann hat viele Kinder. Und noch mehr Gläubige. Auch die Kinder sind eine Art von Gläubigern. Wohl dem, der keins von beiden ist. Ich glaubte, er selbst? Das ist längst abgemacht. Er ist ein vorsichtiger Mann, Meister Anton. Er hat sein Geld gewiss gleich eingefordert, als er sah, dass es mit dem Kräuterhändler rückwärts ging. Ja, ich brauche nicht mehr zu zittern, dass ich es verliere. Denn ich habe es längst verloren. Er spricht im Spaß. Im Ernst? Rief, Herr Vater. Klingen dir schon die Ohren? Von dir war die Rede noch nicht, Clara. Hier ist das Wochenblatt. Er ist ein Philosoph, Meister Anton. Was heißt das, Leonard? Er weiß sich zu fassen. Ich trage einen Mühlstein wohl zuweilen als Halskrause, statt damit ins Wasser zu gehen. Das gibt einen steifen Rücken. Wer es kann, macht's nach. Wer einen so wackern Mitträger findet, als ich in ihm zu finden scheine, der muss unter der Last sogar tanzen können. Er ist ja ordentlich blass geworden, Leonhard. Das nenne ich Teilnahme. Er wird mich doch nicht verkennen. Gewiss nicht. Dass das Holz dieser Kommode nicht durchsichtig ist? Wie? Ich verstehe ihn nicht. Wie einfältig war unser Großvater Adam, dass er die Eva nahm, ob sie gleich nackt und bloß war und nicht einmal ein Feigenblatt mitbrachte. Wir beide, er und ich, hätten sie als Landstreicherin aus dem Paradies herausgepeitscht. Hm, Leonhard? Er ist ärgerlich auf seinen Sohn. Ich kam ihn um seine Tochter. Halte ein. Vielleicht sage ich nicht nein. Das hoffe ich. Und ich will ihm auch gleich meine Meinung sagen. Sogar die heiligen Erzväter verschmähten nicht den Mahlschatz ihrer Weiber. Ich hätte es nicht ungern gesehen, wenn seine Tochter mir ein paar hundert Taler zugebracht hätte. Denn umso besser würde sie selbst es bei mir gehabt haben. Glaubt er? Wenn ein Mädchen das Bett im Koffer mitbringt, so braucht sie nicht erst Wolle zu kratzen und Garn zu spinnen. Es ist nicht der Fall. Was tut's? Wir machen aus der Fastenspeise unser Sonntagsessen und aus dem Sonntagsbraten unseren Weihnachtsschmaus. So geht's auch. Er spricht brav. Unser Herrgott nickt zu seinen Worten. Nehme meine Hand. Ich will's vergessen, dass meine Tochter 14 Tage lang des Abends vergeblich auf ihn gewartet hat. Und nun er mein Schwiegersohn wird, will ich ihm auch sagen, wo die 1000 Taler geblieben sind. Also doch weg. Nun, so brauche ich mir von dem alten Werwolf auch nichts gefallen zu lassen. Mir ging es in jungen Jahren schlecht. Mein Vater arbeitete sich, weil er sich Tag und Nacht keine Ruhe gönnen konnte, schon in seinem 30. Jahr zu Tode. Meine arme Mutter ernährte mich so gut es ging. Ich wuchs auf, ohne etwas zu lernen. Gleich nach meiner Konfirmation trat der Mann, den Sie gestern begraben haben, zu uns in die Stube. Ah, er meint den Meister Gebhard. Derselbe. Er runzelte die Stirn und verzog das Gesicht, wie er immer tat, wenn er etwas Gutes beabsichtigte. Dann sagte er zu meiner Mutter, er hat sie ihren Jungen in die Welt gesetzt, dass er ihren Nase und Ohren vom Kopf fressen soll. Meine Mutter ärgerte sich über das wohlgemeinte Wort und versetzte hitzig, ihr Sohn sei brav und gut. Nun, das wollen wir sehen, sagte der Meister. Wenn er Lust hat, kann er gleich mit mir in die Werkstatt kommen. Lehrgeld verlange ich nicht, die Kost bekommt er. Und für Kleider will ich auch sorgen. Das war brav gesprochen von Meister Gebhard. Ja, meine Mutter fing zu weinen an und ich zu tanzen. Und als ich am nächsten Sonntag zum ersten Mal auf ein Stündchen zu ihr zurück durfte, gab er mir einen halben Schinken für sie mit. Gottes Segne des braven Mannes Gruft. Noch höre ich sein halbzorniges Donnerl unter die Jacke damit, dass meine Frau es nicht sieht. Kann er auch weinen? Ja, daran darf ich nicht denken. Das gibt jedes Mal wieder einen Riss. Was meint der Leonhard, wenn er den Mann, dem er alles verdankt, einmal an einem Sonntagnachmittag besuchen wollte und er treffe ihn verwirrt und verstört, ein Messer in der Hand, dasselbe Messer, womit er ihn 1000 Mal sein Vesperbrot abgeschnitten, blutig am Halse, und das Tuch ängstlich bis ans Kinn hinaufziehend, der Wunde wegen. Ja, so ging der alte Gepard bis an sein Ende. Und er käme noch eben zur rechten Zeit. Er könnte retten und helfen. Aber nicht bloß dadurch, dass er ihm das Messer aus der Hand risse. Er müsste auch lumpige 1000 Taler, die er erspart hätte, hergeben. Und das müsste sogar ganz in der Stille geschehen. Was würde er tun? Ledig und los, wie ich bin. Ohne Weib und Kind würde ich das Geld opfern. Und wenn er 10 Weiber hätte wie die Türken und so viel Kinder als dem Vater Abraham versprochen waren, und er könnte sich auch nur einen Augenblick bedenken, so wäre er... Nun, er wird ja jetzt mein Schwiegersohn. Jetzt weiß er, wo das Geld geblieben ist. Heute konnte ich es ihm sagen, denn mein alter Meister ist begraben. Vor einem Monat hätte ich es noch auf dem Sterbebett bei mir behalten. Kennst du mich noch, Mann? Was sehe ich, Frau? Du trägst dein Hochzeitskleid? Der Rahmen, ja, der hat sich gehalten. Das Bild nicht recht. Scheint sich viel Spinnweb draufgesetzt zu haben. Nun, die Zeit war lang genug dazu. Sag, Herr Leonhard, habe ich nicht einen aufrichtigen Mann? Doch ich brauche ihn nicht apart zu loben. Aufrichtigkeit ist die Tugend der Ehemänner. Tut's dir leid, dass du mit 20 Jahren besser vergoldet warst als mit 50? Gewiss nicht. Wär's anders, so müsste ich mich ja für dich und mich schämen. Nun, Gott sei Dank, wir bleiben trotzdem noch eine Weile beisammen. Ich hoff's auch. Hast du wieder ordentlich rote Backen? Ja, ist ein possierlicher Mensch, unser neuer Totengräber. Er machte ein Grab, als ich heute Morgen über den Kirchhof ging. Ich fragte ihn, für wen es sei. Für wen Gott will, sagte er. Vielleicht für mich selbst. Der kann gut reden. Er ist kaum 30 und gern gesund. Ich fragte ihn, warum wartet er denn nicht, bis man die Gräber bei ihm bestellt? Ich bin heute auf eine Hochzeit gebeten, sprach er, und ich weiß, dass ich es morgen noch im Kopf spüren werde. Nun hat mir aber gewiss jemand den Tod angetan und ist gestorben. Da müsste ich morgen bei Zeiten heraus und könnte nicht ausschlafen. Und wenn das Grab nun nicht passt? Ich sagte es auch. Aber der schüttelt die spitzen Antworten aus dem Ärmel, wie der Teufel die Flöhe. Ich habe das Maß nach dem Weber Veit genommen, sagte er. Der ragt wie König Saul um einen Kopf über uns alle hinaus. Nun mag kommen, wer will. Er wird sein Haus nicht zu klein finden. Ich warf meine Blumen hinein und sprach, nun ist's besetzt. Ich denke, der Kerl hat bloß gespaßt. Das ist schon sündlich genug. Gräber im Voraus machen heißt vorwitzig die Falle des Todes aufstellen. Den Halunken, der so etwas tut, sollte man vom Dienst jagen. Ei, sieh da. Nun, Leonhard, was liest er denn da? Steht was Neues im Wochenblatt? Sucht ein Menschenfreund eine arme Witwe, die ein paar 100 Taler brauchen kann? Oder umgekehrt? Die arme Witwe einem Menschenfreund, der sie geben will. Die Polizei macht einen Juwelendiebstahl bekannt. Wunderbar genug. Man sieht daraus, dass trotz den schlechten Zeiten noch immer Leute unter uns leben, die Juwelen besitzen. Ein Juwelendiebstahl? Bei wem? Beim Kaufmann Wolfram. Bei? Unmöglich. Da hat mein Karl vor ein paar Tagen einen Sekretär poliert. Aus dem Sekretär verschwunden, richtig. So steht es hier. Mann, vergebe dir Gott dies Wort. Du hast recht, es war ein nichtswürdiger Gedanke. Gegen deinen Sohn, das muss ich dir sagen, bist du nur ein halber Vater. Frau, wir wollen heute nicht darüber sprechen. Er ist anders als du. Muss er darum gleich schlecht sein? Und wo bleibt er denn jetzt? Es läutet doch schon zu Mittag. Ich wette, dass das Essen draußen verkocht und verbrät, weil Clara heimlich Order hat, den Tisch nicht zu decken, bevor er da ist. Wo sollte er bleiben? Höchstens wird er Kegel schieben. Ich weiß auch nicht, was du gegen das unschuldige Spiel hast. Gegen das Spiel? Gar nichts. Vornehme Herren müssen einen Zeitvertreib haben. Ohne den Kartenkönig hätte der wahre König gewiss oft Langeweile. Und wenn die Kegel nicht erfunden wären, wer weiß, ob Fürsten und Barone nicht mit unseren Köpfen kegeln würden. Na, da kommt er. Nun, Meister Anton, gehe nur hin und bezahle seine Wette. Leute im roten Rock mit blauen Aufschlägen sollten ihm nie ins Haus kommen, prahlt ihr einmal. Hier sind wir unserer zwei. Was wollt ihr hier? Na, was Gerichtsdiener üblicherweise wollen. Warum behält er seinen Hut nicht auf, wie ich, Kollege? Wer wird denn Umstände machen, wenn er bei seinesgleichen ist? Bei deinesgleichen? Schuft! Er hat recht. Wir sind nicht bei unseresgleichen. Schelme und Diebe sind nicht unseresgleichen. Ah, hier steht eine Kommode. Aufgeschlossen. Und dann drei Schritte davon weg, dass er nichts herauspraktiziert. Was fällt euch ein? Vater, soll ich... Oh Gott! Hier ist der Befehl. Kann er geschriebene Schrift lesen, Meister Anton? Soll ich können, was nicht einmal mein Schulmeister konnte? So hör er. Sein Sohn hat Juwelen gestohlen. Den Dieb haben wir schon. Nun wollen wir Haussuchung halten. Jesus! Mutter! Mutter! Was sie vor Augen macht! Ich will einen Arzt holen. Nicht nötig, Leonhard. Das ist das letzte Gesicht. Sah es 100 Mal. Gute Nacht, Therese. Du starbst, als du es hörtest. Das soll man dir aufs Grab setzen. Mutter! Ist es vielleicht doch besser, ich gehe einen Doktor rufen. Dann gehe, Leonhard. Nun, wird's bald, Meister Anton. Da sind die Schlüssel. Schließ auf, Kasten nach Kasten. Mein Beilherr, der Schlüssel zum Koffer ist nämlich verloren. Schelmen und Diebe. Meister Anton, fass er sich. Jeder weiß, dass er der ehrlichste Mann in der Stadt ist. So, so meint der Gerichtsdiener. Ich habe die Ehrlichkeit in der Familie allein verbraucht. Der arme Junge, blieb nichts für ihn übrig. Die Tote da war auch viel zu sittsam. Wer weiß, ob die Tochter nicht... Was meinst du, mein unschuldiges Kind? Vater! Fühlt er kein Mitleid, Kollege? Mitleid? Will ich dem alten Kerl in den Taschen? Zwinge ich ihn, die Strümpfe auszuziehen und die Stiefel umzukehren? Damit wollte ich anfangen. Ich hasse ihn, wie ich ihn nur hassen kann, seit er im Wirtshaus sein Glas... Höre auf, Kollege. Er kennt ja die Geschichte. Und er müsste sich auch beleidigt fühlen, wenn er Ehre im Leibe hätte. Sag sie, Jungfer, wo ist die Kammer des Bruders? Da oben. Komm ja mit nachsehen, Kollege. Vater, er ist unschuldig. Er muss unschuldig sein. Er ist ja dein Sohn. Er ist ja mein Bruder. Ja, unschuldig. Und ein Muttermörder. Was will sie, Jungfer? Hier ist ein Brief von Herrn Kassierer Leonhard. Gib sie her. Du brauchst den Brief nicht zu lesen. Er sagt sich von dir los. Oh. Bravo, Lump. Ja. Ja. Oh mein Gott. Na, lass ihn. Er ist ein Schuft. Vater, ich kann nicht. Kannst nicht? Was soll das heißen? Bist du etwa... Suchet, so werdet ihr finden. Was sagt er da? Nichts haben wir gefunden. Halt das Maul. Los, gehen wir. Er ist unschuldig. Und du? Du bist... Nein, Vater, nein. Warum ist er so schrecklich? Liebe Tochter, der Karl ist nur ein Stümper. Er hat die Mutter umgebracht. Was will das heißen? Der Vater blieb am Leben. Komm ihm zu Hilfe. Der alte Stamm sieht zwar noch knorrig aus, nicht wahr? Aber er wackelt schon. Es wird dir nicht viel Mühe kosten, ihn zu fällen. Du brauchst nicht nach der Axt zu greifen. Du hast ein hübsches Gesicht, Clara. Augen und Mund finden gewiss Beifall. Du verstehst mich wohl. Oder sag mir, es kommt mir so vor, dass du schon bist. Mutter! Mutter! Fass die Hand der Toten und schwöre mir, dass du bist, was du sein sollst. Ich schwöre dir, dass ich dir nie Schande machen will. Gut. Gib mir meinen Hut. Es ist schönes Wetter. Wir wollen Spießruten laufen. Straß auf, Straß ab. Willst du wieder nicht essen, Clara? Ich bin satt, Vater. Von nichts. Ich aß schon in der Küche. Ach, wer keinen Appetit hat, der hat kein gut Gewissen. Oder war Gift in der Suppe, wie ich gestern träumte. Dann tatst du klug. Allmächtiger Gott. Vergib mir, ich... Vater, so höre. Ach, geh zum Teufel mit deiner blassen Leidensmiene, die du der Mutter des Heilands gestohlen hast. Rot soll man aussehen, wenn man jung ist. Jedem eine Ohrfeige, der noch aussagt, wenn er sich in den Finger geschnitten hat. Dazu hat keiner das Recht mehr, denn hier steht ein Mann, der... Ach, Eigenlob stinkt. Aber was tat ich, als der Nachbar über deiner Mutter den Sargdeckel zunageln wollte? Er riss ihm den Hammer aus der Hand und tat selbst und sprach, dies ist mein Meisterstück. Der Kantor meinte, er sei verrückt geworden. Verrückt? Verrückt? Ja, das ist ein kluger Kopf, der sich selbst köpft, wenn's Zeit ist. Man hockt in der Welt und glaubt, in einer guten Herberge hinterm Ofen zu sitzen. Da wird plötzlich Licht auf den Tisch gestellt und siehe da, man ist in einem Räuberloch. Nun geht's piff, paff von allen Seiten. Aber es schadet nichts. Man hat ja zum Glück ein steinernes Herz. Ja, Vater, so ist's. Was weißt du davon? Meinst du, du hast ein Recht, mit mir zu fluchen, weil dein Schreiber davongelaufen ist? Ich werde ein anderer Sonntag spazieren führen. Ein anderer wird dich zum Weibe nehmen, wenn du es verdienst. Aber wenn du 30 Jahre lang in Ehren die Last des Lebens getragen und jedes Missgeschick in Geduld hingenommen hast, und dann kommt dein Sohn und überhäuft dich so mit Schande, dass du die Erde anrufen möchtest, verschlucke mich und... Ach. Oh, Karl. Wundern soll es mich doch, was ich tun werde, wenn ich ihn wieder vor mir sehe. Wenn er abends vor Licht anzünden mit geschorenem Kopf in die Stube tritt und einen guten Abend herausstottert und die Klinke der Tür in der Hand behält. Tun werde ich etwas. Das ist gewiss. Aber was? Vater, er sollte sich eine halbe Stunde niederlegen. Um zu träumen, dass du in die Wochen gekommen seist? Und dann aufzufahren und dich zu packen und mich hinterdrein zu besinnen und zu sprechen. Liebe Tochter, ich wusste nicht, was ich tat. Ich danke. Werde doch wieder ruhig. Werde doch wieder ruhig und gesund. Warum bin ich wohl krank? Ja, reich mir nur den Trunk der Genesung. Dein Bruder ist der schlechteste Sohn, werde du die beste Tochter. Dann wird man sprechen, an den Eltern hat's nicht gelegen, dass der Bube abseits ging. Denn die Tochter wandelt den rechten Weg. In dem Augenblick aber, wo ich bemerke, dass man auch auf dich mit Fingern zeigt, werde ich mich rasieren. Und dann, das schwöre ich dir, rasiere ich den ganzen Kerl weg. Ich kann es in einer Welt nicht aushalten, wo die Leute mitleidig sein müssen, wenn sie nicht vor mir ausspucken wollen. Barmherziger Gott, was soll ich tun? Na, nichts, nichts, liebes Kind. Ich bin zu hart gegen dich, ich fühle es wohl. Bleibe nur, was du bist, dann ist's gut. Oh, ich habe so groß Unrecht erlitten, dass ich Unrecht tun muss, um nicht zu erliegen. Sieh, ich gehe vorhin über die Straße, da kommt der Bockenfritz, der Gaudieb. Ich ließ ihn vor Jahren ins Loch stecken, weil er mich zum dritten Mal bestohlen hatte. Und früher, da wagte der Halunke nicht, mich anzusehen. Jetzt aber trat er frech auf mich zu und reichte mir die Hand. Und Vater! Nein, nein, nein, es ist zu viel. Ich könnte mich zuweilen nach meinem Schatten umsehen, aber nicht schwärzer geworden ist. Denn alles, alles kann ich ertragen und hab's bewiesen. Nur nicht die Schande. Legt mir auf den Nacken, was ihr wollt. Oh, schneidet mir den Nerv nicht durch, der mich zusammenhält. Vater, noch hat der Karl ja nichts gestanden. Und Sie haben auch nichts bei ihm gefunden. Ach, was soll mir das? Ich bin in der Stadt herumgegangen und habe mich in den Schenken nach seinen Schulden erkundigt. Da kam mehr zusammen, als er im nächsten Vierteljahr bei mir verdient hätte. Nun weiß ich auch, warum er immer 2 Stunden später Feierabend macht als ich. Aber er sah wohl ein, dass dies alles doch nichts half. Da griff er eben zu, als die Gelegenheit sich bot. Er glaubt von Karl immer das Schlimmste, Vater. Er hat es stets getan. Kann er sich noch erinnern? Ach, du sprichst, wie deine Mutter sprechen würde. Ich will dir antworten, wie ich ihr zu antworten pflegte. Ich werde stillschweigen. Und wenn Karl doch freigesprochen wird? Wenn die Juwelen sich wiederfinden? Dann würde ich einen Advokaten nehmen und mein letztes Hemd daran setzen, um zu erfahren, ob der Bürgermeister den Sohn eines ehrlichen Mannes mit Recht ins Gefängnis werfen kann oder nicht. Aber das sind ja alles unnütze Reden. Der Junge wird so wenig rein aus diesem Prozess hervorgehen, wie deine Mutter lebendig aus ihrer Gruft. Von dem kommt mir nun und nimmer ein Trost. Darum vergiss nicht, was du mir schuldig bist. Halte du deinen Schwur, damit ich den meinen nicht zu halten brauche. Geht er noch aus, Vater? Ich komme heute Abend erst spät nach Hause. Gehe zu dem alten Holzhändler ins Gebirge. Das ist der einzige Mensch, der mir noch wie sonst in die Augen sieht, weil er noch nichts von meiner Schande weiß. Er ist taub. Keiner kann ihm was erzählen, ohne sich heiser zu schreien. Und auch dann hört er alles verkehrt. Darum erfährt er nichts. erbarm dich über den alten Mann. Nimm mich zu dir. Ihm ist nicht anders zu helfen. Verschone den, dessen Seele sich am tiefsten vor dir wegräumt. Lass ihm so lange Frist, bis die schöne Welt wieder grau und öde wird. Nimm mich für ihn. Ich will nicht schaudern, wenn du mir deine kalte Hand reichst. Ich will sie mutig fassen und dir freudiger folgen, als dir noch je ein Menschenkind gefolgt ist. Guten Tag, Jungfer Clara. Wie? Er ist es, Kaufmann Wolfram. Ist Ihr Vater nicht zu Hause? Er ist eben fortgegangen. Ich komme wegen... Nun? Meine Juwelen haben sich wiedergefunden. Oh, Vater! Wie denn? Wo? Bei wem? Meine Frau. Sag sie mir aufrichtig, Jungfer Clara. Hat sie nicht auch schon etwas Wunderliches über meine Frau gehört? Ja, schon. Dass sie im Kopfe... Dass sie nicht recht bei sich ist, freilich. Mein Gott, alles umsonst. Jedermann weiß es. Keinen Dienstboten, den ich einmal in mein Haus nahm, habe ich wieder von mir gelassen. Jedem habe ich doppelten Lohn gegeben, um mir ihr Stillschweigen zu erkaufen. Und dennoch... Schelt er seine Leute nicht, Kaufmann Wolfram. Die sind gewiss unschuldig. Seit das Nachbarhaus abbrannte und seine Frau aus dem offenen Fenster dazu lachte und in die Hände klatschte, ja sogar mit vollen Backen ins Feuer hinüberblies. Seitdem hatte man nur die Wahl, ob man sie für einen Teufel oder für eine Verrückte halten wollte. Und das haben Hunderte gesehen. Nun, da die ganze Stadt mein Unglück kennt, so wäre es töricht, wenn ich ihr das Versprechen abfordern wollte, es zu verschweigen. Höre sie denn, den Diebstahl, wegen dessen ihr Bruder im Gefängnis sitzt, hat der Wahnsinn begangen. Seine eigene Frau? Ja. Dass sie, die früher die edelste, mitleidigste Seele von der Welt war, zuletzt boshaft und schadenfroh geworden ist, das wusste ich längst. Dass sie aber auch Sachen im Hause auf die Seite bringt, Geld versteckt, Papiere zerreißt, das habe ich leider zu spät erfahren. Erst heute Mittag. In einer Kiste auf dem obersten Boden, an der sich meine Frau stets zu schaffen machte, da fand ich die Puppe meiner jüngsten Tochter, ein paar Pantoffeln der Magd, ein Handlungsbuch, Briefe und leider, oder Gottlob, wie soll ich sagen, ganz unten auch die Juwelen. Meine arme Mutter, es ist doch zu schändlich. Gott weiß, ich würde den Schmuck und mehr noch darum geben, könnte ich ungeschehen machen, was geschehen ist. Aber nicht ich bin schuld. Dass mein Verdacht bei aller Achtung vor ihrem Vater auf ihren Bruder fiel, war ganz natürlich. Er hatte den Sekretär poliert. Und wie er ging, da waren auch die Juwelen verschwunden. Ich bemerkte es gleich, denn ich musste aus dem Fach, worin sie lagen, Papiere herausnehmen. Ja, aber warum musste er auch augenblicklich Anzeige gegen meinen Bruder erstatten? So war es nicht, Jungfer. Es fiel mir nicht ein, gleich strenge Maßregeln gegen ihn zu ergreifen. Ich teilte die Sache nur vorläufig dem Gerichtsdiener Adam mit und ersuchte ihn, ganz in der Stille Nachforschungen anzustellen. Aber dieser wollte von keiner Schonung wissen. Er erklärte mir, er müsse und werde den Fall auf der Stelle anzeigen, denn ihr Bruder sei ein Säufer und Schuldenmacher. Oh Gott. Leider gilt er beim Bürgermeister so viel, dass er durchsetzen kann, was er will. Der Mann schien bis aufs Äußerste gegen ihren Vater aufgebracht zu sein. Ich weiß nicht, warum. Es war nicht möglich, ihn zu beschwichtigen. Der Gerichtsdiener hat im Wirtshaus einmal sein Glas neben das meines Vaters auf den Tisch gestellt. Er nickte ihm dabei zu, als ob er ihn zum Anstoßen auffordern wolle. Da hat mein Vater sein Glas weggenommen und gesagt, Leute im roten Rock mit blauen Aufschlägen mussten ehemals aus Gläsern mit hölzernen Füßen trinken. Auch mussten sie draußen vor den Fenstern stehen bleiben und den Hut abziehen, wenn der Wirt ihnen den Trunk reichte. Ach, deshalb. Oh Gott, was ist alles möglich auf der Welt? Das hat meine Mutter mit einem jähen Tod bezahlen müssen. Man soll keinen reizen. Und die Schlimmen am wenigsten. Wo ist Ihr Vater? Im Gebirg, beim Holzhändler. Ich reite ihm nach und suche ihn auf. Beim Bürgermeister war ich schon. Leider traf ich ihn nicht daheim, sonst würde Ihr Bruder schon hier sein. Aber der Sekretär hat sogleich einen Boten abgefertigt. Sie wird ihn noch vor Abend sehen. Lebe Sie wohl, Jungfer Clara. Nun sollte ich mich freuen. Und ich kann nichts denken, als nun bist du's allein. Und doch ist mir zumut, als müsse mir gleich etwas einfallen, das alles wieder gut macht. Guten Tag. Friedrich! Ist der Vater nicht zu Hause? Nein. Ich bringe eine gute Botschaft. Ihr Bruder... Nein, Clara. Ich kann in diesem Ton nicht mit dir reden. Guten Tag. Du. Wie geht's? Du hast dich nicht verändert. Friedrich. Ich muss du zu dir sagen, wie ehemals. Wenn's dir nicht gefällt, so denke, der große Junge träumt. Ich will ihn aufwecken und vor ihn hintreten, damit er sieht, dass er kein kleines Kind mehr vor sich hat. Dass vielmehr ein gehörig erwachsenes Mädchen vor ihm steht. Das den Zucker auch dann erreichen kann, wenn er auf den Schrank gestellt wird. Du weißt doch noch. Ach, erinnere mich nicht mehr an diese Zeiten, Friedrich. Ich bitte dich, ich könnte gleich zu weinen anfangen. Ich begreife wohl, dass du seit 8 Tagen schwerer atmest wie sonst. Ich kenne ja deinen Vater, aber Gottlob. Ich kann deine Brust wieder frei machen. Und eben darum bin ich hier. Du wirst deinen Bruder noch heute Abend wiedersehen. Und nicht auf ihn, sondern auf die Leute, die ihn ins Gefängnis warfen, wird man mit Fingern zeigen. Verdient das einen Kuss? Einen schwesterlichen, wenn's schon kein anderer sein darf. Mir ist, als wäre ich auf einmal 1000 Jahre alt geworden. Und nun stünde die Zeit über mir still. Oh, dieser festgenagelte Sonnenschein und all die Heiterkeit um mich her. Du antwortest mir nicht. Freilich, das vergaß ich. Du bist Braut. Oh, Mädchen, warum hast du mir das getan? Und doch habe ich ein Recht, mich zu beklagen. Alles Liebe und Gute hätte mich an dich erinnern sollen. Dennoch warst du jahrelang für mich wie nicht mehr in der Welt. Und du, wär's nur wenigstens ein Kerl, vor dem man die Augen niederschlagen müsste. Aber dieser Leonhard... Sprich mir nicht von Leonhard. Erinnerst du dich an jenen Sonntag, da er mich zum Tanz führte? Ich sah dich damals nach Jahren wieder. Wie hat er mir an jenem Tag Vorwürfe gemacht? Meinst du, ich sah die stillen Blicke nicht, die du mit dem Sekretär wechseltest, sagte er. Mein Gott, wäre ich doch an jenem Abend zu Hause geblieben. Was ist dir, Clara? Ich muss zu ihm. Nimm's mir nicht übel, Friedrich, ich muss gehen. Wohin willst du gehen? Zu Leonhard, wohin denn sonst? Nur den einen Weg habe ich auf dieser Welt noch zu machen. So liebst du ihn? Lieben, eher unter den Tod. Wundert's dich, dass ich ihn wähle? Ich tät's nicht, dächt ich an mich allein. Er oder den Tod? Mädchen, so spricht die Verzweiflung. Mach mich nicht rasend. Nenne das Wort nicht mehr. Dich. Dich lieb ich. Mich? Noch immer mich, Clara? Ich hab's geahnt, als ich dich draußen im Garten sah. Hast du? Oh Gott im Himmel. Clara, werte mein Weib. Ich kam zu dir, um dir noch einmal auf die alte Weise ins Auge zu sehen. Hättest du den Blick nicht verstanden, ich würde mich ohne zu reden wieder entfernt haben. Jetzt biete ich dir alles an, was ich bin und was ich habe. Es ist wenig, aber es kann mehr werden. Längst wäre ich hier gewesen, doch deine Mutter war krank, dann starb sie. Fasse Mut, Mädchen. Der Mensch hat ein Wort, das ängstigt dich. Und freilich ist's verflucht. Wie konntest du nur... Oh, frag noch, was alles zusammenkommt, um ein armes Mädchen verrückt zu machen. Spott und Ton von allen Seiten, als du auf die Akademie gezogen warst und nichts mehr von dir hören ließest. Er hat dich vergessen, sagte ich mir. Zeig ihm, dass auch du... Ich bin schuld. Ich fühl's. Nun, was schwer ist, ist darum nicht unmöglich. Ich schaff dir dein Wort zurück. Oh, mein Wort! Da, lies diesen Brief von Leonhard. Ich als Kassierer? Dein Bruder als Dieb? Du wirst verstehen? Aber ich kann nicht umhin, aus Rücksicht auf mein Amt? Das schrieb er dir denselben Tag, wo deine Mutter starb? Er bezeugt dir ja zugleich sein Beileid über ihren jähen Tod. Ich glaube ja. Lieber Gott, die Scheusale, die dir bei der Tierschöpfung so zwischen den Fingern durchgeschlüpft sind, haben des Teufels Wohlgefallen erregt. Er hat sie dir nachgemacht und in Menschenhaut gesteckt. Aber es ist ja gut. Es ist ja vortrefflich. Komm, umarme mich für ewig mit diesem Kuss. Nein, nein, keinen Kuss. Mädchen, du liebst ihn nicht. Du hast dein Wort zurück. Und ich muss doch zu ihm. Ich muss mich auf den Knien vor ihm niederwerfen und stammeln. Sieh die weißen Haare meines Vaters an, nimm mich. Glücklich. Verstehe ich dich? Darüber kann kein Mann weg. Vor dem Kerl, den man ins Gesicht spucken möchte. Die Augen niederschlagen müssen. Oh, du Ärmste. Geh nun, geh. Man müsste den Hund aus der Welt wegschießen. Um dieses Treffen wäre mir nicht bange. Ich bitte dich, geh. Oh, Mädchen. Tausende deines Geschlechts hätten's klug und listig verschwiegen. Sie hätten es dem Mann erst in einer Stunde süßer Vergessenheit in Ohr und Seele geschmeichelt. Ich fühle... was ich dir schuldig bin. Leb wohl. Zu. Zu, mein Herz. Quetsch dich in dich ein, dass auch kein Blutstropfen mehr heraus kann, der in den Adern das gefrierende Leben wieder entzünden könnte. Da hat sich wieder etwas wie eine Hoffnung in dir aufgetan. Aber nein, darüber kann kein Mann hinweg. Und wenn, könntest du darüber selbst hinweg? Hättest du den Mut, die Hand zu fassen, die dir... Nein, nein, diesen schlechten Mut hättest du nicht. Du müsstest dich selbst einriegeln in deine Hölle, wenn man dir von außen die Tür öffnen wollte. Ja, Vater... Ich gehe. Deine Tochter wird dich nicht zum Selbstmord treiben. Ich bin bald das Weib dieses Menschen, oder? Oh Gott, ich bette ja nicht um mein Glück. Ich bettle ja um mein Elend. Um mein tiefstes Elend. Und mein Elend musst du mir geben. Fort jetzt. Wo ist der Brief? Ach, hier. Drei Brunnen. Triffst du auf dem Weg zu ihm, dass du mir an keinem stehen bleibst. Noch hast du nicht das Recht dazu. Bringe diese Akten zu meinem Bürgermeister. Noch heute Abend müssen Sie in seiner Wohnung sein. Ich werde Sie gleich ins Rathaus bringen. Das wäre geschafft. Wie fühlt sich der Mensch, wenn er seine Pflicht getan? Jetzt könnte mir in die Tür treten, wer wollte. Und wenn's der König wäre. Nur einen nehme ich aus. Das ist der alte Tischler. Aber im Grund kann auch der mir nur wenig machen. Die arme Clara. Sie dauert mich, ich kann nicht ohne Unruhe an sie denken. Dass der eine verfluchte Abend nicht wäre. Es war in mir wirklich mehr Eifersucht als Liebe, die mich zum Rasen brachte. Und sie? Das fühlte ich genau, ergab sich nur darein, um meine Vorwürfe zu widerlegen. Denn sie war kalt gegen mich wie der Tod. Ihr stehen böse Tage bevor. Nun, auch ich werde noch viel Verdruss haben. Trage jeder das Seinige. Ja? Guten Abend, Leonhard. Clara? Dich hätte ich nicht mehr erwartet. Hast du meinen Brief nicht erhalten? Du kommst vielleicht für deinen Vater und willst die Steuer bezahlen. Wie viel ist denn das nur? Ich sollte das eigentlich aus dem Kopf wissen. Ich komme, um dir deinen Brief zurückzugeben. Hier ist er. Lies ihn noch einmal. Zeig her. Ist doch ein ganz vernünftiger Brief. Wie kann ein Mann, dem die öffentlichen Gelder anvertraut sind, in eine Familie heiraten, zu der dein Bruder gehört? Leonhard! Aber vielleicht hat die ganze Stadt Unrecht. Vielleicht sitzt dein Bruder gar nicht im Gefängnis. Er hat nie im Gefängnis gesessen. Du bist nicht die Schwester deines Bruders. Leonhard, ich komme als Tochter meines Vaters und nicht als Schwester eines unschuldig Verklagten, der schon wieder freigesprochen ist. Als Mädchen, das vor unverdienter Schande zittert. Als Tochter eines alten Mannes, der mir das Leben gegeben hat, stehe ich hier. Und du willst? Wie kannst du fragen? Oh, dass ich wieder gehen dürfte. Mein Vater schneidet sich die Kehle durch, wenn ich heirate mich. Ach, dein Vater. Er hat's geschworen, heirate mich. Hand und Hals sind nahe Vettern. Sie tun einander nichts zuleide. Mach dir keine Gedanken. Er hat's geschworen. Heirate mich und nachher bring mich um. Ich will dir für das eine noch dankbarer sein wie für das andere. Liebst du mich? Kommst du, weil dich dein Herz treibt? Bin ich der Mensch, ohne den du nicht leben und sterben kannst? Antworte dir selbst. Kannst du schwören, dass du mich liebst? Dass du mich so liebst, wie ein Mädchen, den man lieben muss, der sich auf ewig mit dir verbinden soll? Nein, das kann ich nicht schwören. Aber dies kann ich schwören. Ob ich dich liebe oder nicht, nie sollst du es erfahren. Ich will dir dienen. Ich will für dich arbeiten. Ich will bei Nachtzeit nähen und spinnen für andere Leute und ich will hungern. Wenn du mich schlägst, so will ich eher meine Zunge verschlucken, als ein Geschrei ausstoßen, das den Nachbarn verraten könnte, was vorfällt. Heirate mich. Ich lebe nicht lange. Und wenn dir es noch zu lange dauert, um von mir loszukommen, so kauf Gift aus der Apotheke und stell's hin, als ob's für deine Ratten wäre. Ich will's nehmen und im Sterben zu den Nachbarn sagen. Ich hält's für zerstoßenen Zuckergehalt. Ein Mensch, von dem du dies alles erwartest, überrascht dich doch nicht, wenn er Nein sagt. So schau mich Gott nicht so schrecklich an. Wenn ich komme, ehe er mich gerufen hat, wär's um mich allein. Ich wollt's ertragen. Ich wollt's geduldig hinnehmen als verdiente Strafe. Aber leichter finde ich am jüngsten Tag noch eine Antwort auf des Richters Frage. Warum hast du dich selbst umgebracht, als auf die? Warum hast du deinen Vater so weit getrieben? Du sprichst, als ob du die Erste und Letzte wärst. Tausende haben das vor dir durchgemacht und sie ergaben sich darein. Tausende werden nach dir in den Fall kommen und sich in ihr Schicksal finden. Die alle hatten auch Väter, die einen Schock neue Flüche erfanden, als sie es zuerst hörten und von Mord und Totschlag sprachen. Nachher schämten sie sich Sie setzten sich hin und wiegten das Kind und wedelten ihm die Fliegen ab. Oh, ich glaub's gern, dass du nicht begreifst, wie irgendeiner in der Welt seinen Schwur halten sollte. Du sprichst vom Wort halten. Eben weil ich ein Mann von Wort bin, muss ich dir antworten, wie ich dir geantwortet habe. Ich schrieb dir vor 8 Tagen ab, du kannst es nicht leugnen, der Brief liegt da. Ich hatte Grund, dein Bruder... Nun, du sagst, er ist freigesprochen. Das freut mich. In diesen 8 Tagen aber knüpfte ich ein neues Verhältnis an. Wie? Du hast... Ich hatte das Recht dazu. Denn du hast nicht zur rechten Zeit gegen meinen Brief protestiert. Ich war frei in meinem Gefühl, wie vor dem Gesetz. Jetzt kommst du. Aber ich habe schon ein Wort gegeben und eins empfangen. Du wirst einsehen. Es ist des Bürgermeisters Nichte. Mit dem ist nicht zu spaßen. Nicht zu spaßen? Ja. Siehst du, du wirst vernünftig. Und was deinen Vater betrifft, so kannst du ihm keck ins Gesicht sagen, dass er allein schuld ist. Starr mich nicht so an. Sie ist so, Mädchen. Sie ist so. Sag's ihm, er wird schon verstehen und in sich gehen. Ich bürg dir dafür. Oder willst du, dass ich selber mit ihm rede? Dir zuliebe will ich ein blaues Auge wagen und zu ihm gehen. Verlass dich drauf. Ich danke dir. Soll ich dich hinüber begleiten? Ich hab den Mut. Ich danke dir. Ja, Mensch, es ist kein Hohn. Ich danke dir. Mir ist, als hätte ich durch deine Brust bis in den Abgrund der Hölle hinuntergesehen. Fass auch in der furchtbaren Ewigkeit mein Los sein. Mit dir habe ich nichts mehr zu schaffen. Nur eins noch. Mein Vater weiß von nichts. Er ahnt nichts. Und damit er nie etwas erfährt, gehe ich noch heute aus der Welt. Meinst du, dass ich dir glaube? Nein. Du kannst, Gottlob, nicht Selbstmörderin werden, ohne zugleich Kindsmörderin zu werden. Beides lieber als Vatermörderin. Oh, ich weiß, dass man Sünde mit Sünde nicht büßt. Aber was ich jetzt tue, das kommt über mich allein. Gebe ich meinem Vater das Messer in die Hand, so trifft's ihn wie mich. Mich trifft's immer. Dies gibt mir Mut und Kraft. In all meiner Angst. Dir, Leonhard, wird's wohl gehen auf Erden. Da geht sie. Ich muss sie heiraten. Aber warum muss ich? Sie will einen verrückten Streich begehen, um ihren Vater von einem verrückten Streich abzuhalten. Wo liegt da die Notwendigkeit, dass ich den ihrigen durch einen noch verrückteren verhindern muss? Und doch, ich sollte ihr nach. Guten Abend. Herr Sekretär, was verschafft mir die Ehre? Du wirst es gleich sehen. Du? Wir sind freilich Schulkameraden gewesen. Und werden vielleicht auch Todeskameraden sein. Verstehst du, mit Pistolen umzugehen? Ich begreife sie nicht. Siehst du, so wird's gemacht. Hier legt man die Kugel in den Lauf, so spannt man die Pistole. Dann zielst du auf mich, wie ich jetzt auf dich, und drückst ab. Verstehst du? Was reden Sie? Einer von uns beiden muss sterben. Und das sogleich. Sterben? Du weißt warum. Bei Gott nicht. Tut nichts. Es wird dir in der Todesstunde schon einfallen. Ich habe keine Ahnung. Besinne dich. Ich könnte dich sonst für einen tollen Hund halten, der mein Liebstes gebissen hat. Und dich niederschießen wie einen solchen. Sprechen Sie doch nicht so laut, Herr Sekretär. Wenn Sie einer hörte. Könnte mich einer hören, du hättest ihn längst gerufen. Nun? Ja, wenn's des Mädchens wegen ist, ich kann sie ja heiraten. Dazu war ich ja schon halb und halb entschlossen, als sie selbst hier war. Sie war schon hier? Ja. Und sie ist wieder gegangen, ohne dich in Reue und Zerknirschung gesehen zu haben? Ich bitte Sie, Sie sehen einen Menschen vor sich, der zu allem bereit ist, was Sie vorschreiben. Noch heute Abend verlobe ich mich mit ihr. Das tue ich oder keiner. Und wenn die Welt daran hinge, Nicht den Saum ihres Kleides sollst du wieder berühren. Komm, in den Wald mit dir. Und wenn du unterwegs nur einen Laut von dir gibst, dann... Ich komm ja schon. Gut, nehmen wir den Weg hinten zum Haus hinaus, durch die Gärten. So wirst du nicht in Versuchung kommen. Eine der Pistolen ist für mich. Geben Sie mir die hier, damit du sie wegwerfen und mich zwingen kannst, dich zu morden oder dich laufen zu lassen, nicht wahr? Geduld. Wenn wir am Platz sind, dann teile ich ehrlich mit dir. Courage, mein Junge. Vielleicht geht's gut. Gott und Teufel scheinen sich ja beständig um die Welt zu schlagen. Wer weiß denn, wer gerade Herr ist? Also, vorwärts! Wüsste ich das Rattenloch unter der Türschwelle nicht, wo sie den Schlüssel zu verbergen pflegen. Ich hätte nicht hinein können. Wir wollen Licht anzünden. Das Feuerzeug ist noch auf seinem alten Platz. Wir haben hier im Hause zweimal 10 Gebote. Der Hut gehört auf den 3. Nagel, nicht auf den 4. Um 9:30 Uhr muss man müde sein. Vor Martini darf man nicht frieren, nach Martini nicht schwitzen. Ach, ich bin durstig. Mutter! Pfui, Karl. Als ob ich's vergessen hätte, dass sie tot ist. Ich habe nicht geweint, als ich die Totenglocke in meinem finsteren Turmloch hörte. Aber wo die Clara bleibt. Ich bin ebenso hungrig als durstig. Heute ist Donnerstag. Sie haben Kalbfleischsuppe gegessen. Wär's Winter, so hätt's Kohl gegeben. Das steht so fest, als dass der Donnerstag wiederkehren muss, wenn der Mittwoch da gewesen ist. Damit er nicht zum Freitag sagen kann, geh du für mich, ich habe wunde Füße. Du, Karl? Endlich! Du solltest nicht so viel küssen, Clara. Wo sich 4 rote Lippen zusammenfinden, da ist dem Teufel eine Brücke gebaut. Was hast du da? Wo, was? Wo, was in der Hand? Nichts. Nichts, sind das Geheimnisse. Ja, mit dem Brief. Wenn der Vater nicht da ist, so ist der Bruder Vormund. Den Fetzen habe ich festgehalten. Und doch geht der Abendwind so stark, dass er die Ziegel von den Dächern wirft. Als ich an der Kirche vorbeiging, fiel einer dicht vor mir nieder. Oh Gott, dachte ich, noch einen. Und stand still. Teufel, nochmal. Das wäre so schön gewesen. Man hätte mich begraben und gesagt, sie hat ein Unglück gehabt. Aber ich hoffte umsonst auf den 2. Das also hat Leonhard dir geschrieben? Donner und Teufel, Kerl, den Arm, der das schrieb, schlage ich dir lahm. Hol mir eine Flasche Wein, Clara. Oder ist deine Sparbüchse leer? Es ist noch eine im Hause. Ich hatte sie heimlich für den Geburtstag der Mutter gekauft. Hm. Morgen wäre der Tag. Na, gib sie her. Nun könnten wir denn wieder anfangen. Hobeln, sägen, hämmern. Dazwischen essen, trinken und schlafen. Damit wir immerfort hobeln, sägen und hämmern können. Sonntags einen Kniefall obendrein. Ich danke dir, Herr, dass ich hobeln, sägen und hämmern darf. Ah, da ist der Wein. Prost! Es lebe jeder brave Hund, der an der Kette nicht um sich beißt. Karl, trink nicht zu viel. Der Vater sagt, im Wein sitzt der Teufel. Und der Priester sagt, im Wein sitzt der liebe Gott. Wir wollen sehen, wer recht hat. Der Gerichtsdiener ist hier im Hause gewesen. Wie betrug er sich? Wie in einer Diebsherberge. Was? Die Mutter fiel um und war tot, sobald er nur den Mund aufgetan hatte. Gut. Wenn du morgen früh hörst, dass der Kerl erschlagen worden ist, so fluche nicht auf den Mörder. Karl, du wirst doch nicht... Bin ich sein einziger Feind? Hat man ihn nicht schon oft genug angefallen? Wie er es auch sei, auf gutes Gelingen. Bruder, du redest... Gefällt's dir nicht? Lass gut sein. Du wirst mich nicht mehr lange sehen. Wo willst du hin? Weißt du schon, dass ich zur See will? Kriechen mir die Gedanken auf der Stirn herum, dass du sie lesen kannst. Oder hat der Alte nach seiner Art gewütet und gedroht, mir das Haus zu verschließen? Pah! Ach, du verstehst mich nicht. Auf Matrosen, die Anker gelichtet, Segel gespannt, den Kompass gerichtet. Ja, wahrhaftig. Jetzt hält mich nichts mehr an der Hobelbank fest. Ich muss hinaus. Hier gedeih ich nicht. Oder erst dann, wenn es zu spät ist. Du willst den Vater allein lassen. Er ist 60 Jahre. Allein bleibst du ihm nicht. Du, sein Schoßkind. Was wächst dir für Unkraut im Kopf, dass du fragst? Aber ich passe ein für alle Mal nicht zu ihm. Sag selbst, hat er auch nur einen Augenblick an meiner Schuld gezweifelt? Hat er nicht gesagt, das habe ich erwartet, das habe ich immer gedacht? Wärst du es gewesen, er hätte sich umgebracht. Karl. Ich möchte ihn sehen, wenn du ein Weiberschicksal hättest. Es würde ihm sein, als ob er selbst in die Wochen kommen sollte. Oh, wie das an mein Herz greift. Ja, ich muss fort, fort. Was soll das heißen? Ich muss in die Küche, was wohl sonst? Die kommt mir heute ganz sonderbar vor. Doch, was geht's mich an? Auf Matrosen die Anker gerichtet, Segel spannt, den Kompass gerichtet. Liebchen, scheiden tut weh, morgen geht's in die Hogensee, morgen geht's in die Hogensee. Das Letzte ist getan. Des Vaters Abendbrot steht am Feuer. Als ich die Küchentür hinter mir zuzog, dachte ich, da trittst du nun nie wieder hinein. So werde ich auch aus dieser Stube gehen. So aus dem Hause. So aus der Welt. Dass ich auf immer vom Liebchen gehe. Dass ich auf immer vom Liebchen gehe. Warum tue ich es denn nicht? Werde ich es von Tag zu Tag aufschieben, wie jetzt von Minute zu Minute? Nein, jetzt muss es sein. Doch bleibe ich stehen. Mir ist es, als ob sie in meinem Schoß bittend Hände aufhebe. Als ob ein paar Augen... Nein, nein. Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Reich... Oh Gott, mein armer Kopf, ich kann nicht einmal beten. Bruder, Bruder, hilf mir! Was hast du? Mir war es, als ob ich schon im Wasser liege und untersenke und hätte noch nicht gebetet. Oh, ich. Was sagst du da? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsere Schuldigen. Das ist. Ja, ja. Ich vergebe ihm gewiss. Ich denke ja gar nicht mehr an ihn. Gute Nacht, Karl. Willst du schon so früh schlafen gehen? Gute Nacht. Ein Glas Wasser könntest du mir noch bringen. Aber recht frisch muss es sein. Ich will es dir vom Brunnen holen. Wenn du willst, es ist ja nicht weit. Danke. Danke. Das war das Letzte, das mich noch drückte. Die Tat selbst musste mich verraten. Nun werden sie doch sagen, sie hat ein Unglück gehabt. Nimm dich aber in Acht. Das Brett ist wohl noch immer nicht vorgenagelt. Es ist ja Mondschein. Oh Gott, ich komme nur zu dir, weil sonst mein Vater käme. Vergib mir, wie ich. Sei mir gnädig. Wie viel Uhr ist es? Nein. Doch sehr wichtig. die Heimat nicht wieder und reißen stürzend Fluten mich nieder, tief in die See. Liebchen, ade, wenn ich dich droben nur wieder. Vater? Dir hätte ich etwas abzubitten, Herr. Aber wenn ich dir verzeihe, dass du heimlich Schulden gemacht hast und sie obendrein noch für dich bezahle, so werde ich mir es wohl ersparen dürfen. Das eine ist gut, das andere ist nicht nötig. Wenn ich meine Sonntagskleider verkaufe, kann ich die Leute selbst bezahlen. Als Matrose brauche ich die Kleider ohnehin nicht mehr. Was sind das wieder für Reden? Er hört sie nicht zum ersten Mal. Aber er mag mir heute darauf antworten, was er will. Mein Entschluss steht fest. Mündig bist du. Das ist wahr. Eben weil ich's bin, trotze ich nicht darauf. Nur eins. Er sieht mich entweder nie wieder, oder er wird mich auf die Schulter klopfen und sagen, du hast recht getan. Wir wollen es abwarten. Ich brauche den Gesellen, den ich für dich eingestellt habe, nicht wieder abzulohnen. Ha. Was ist's denn weiter? Ich danke ihm, Vater. Sag mir, hat der Gerichtsdiener, statt dich auf dem kürzesten Weg zum Bürgermeister zu führen, dich wirklich durch die ganze Stadt... Straß auf, Straß ab, über den Markt. Aber zweifle er nicht. Auch den werde ich bezahlen, ehe ich gehe. Das tage ich nicht, aber ich verbiete es dir. Oh. Ich werde dich nicht aus den Augen lassen. Und ich selbst, ich würde dem Kerl beispringen, wenn du dich an ihm vergreifen wolltest. Ich meinte... Er hätte die Mutter auch lieb gehabt. Ich werd's beweisen. Um Himmels Willen, Herr Sekretär, was ist ihm? Wo ist Clara? Gott sei Dank, dass ich noch bis hierher kam. Wo ist sie? Sie ging. Wo bleibt sie? Ihre Reden waren so wirr. Mir wird Angst. Ich gehe ihr nach. Sie ist gerecht. Hör, Herr Meister Anton. Sie ist gerecht. Der Bube liegt in seinem Blut. Aber auch ich. Was hat er? Was ist mit ihm, Herr Sekretär? Es ist gleich aus. Gebe mir die Hand darauf, dass er seine Tochter nicht verstoßen will. Was? Hört er, nicht verstoßen, wenn sie... Das ist eine wunderliche Rede. Warum sollte ich sie denn... Oder ist sie... Jetzt geh mir die Augen auf. Hätte ich ihr also nicht Unrecht getan? Gebe mir die Hand. Nein, das kann ich nicht. Aber ich werde ihr Platz machen. Und sie weiß es, ich hab's ihr gesagt. Er hat ihr gesagt? Unglückliche, jetzt erst verstehe ich dich ganz. Vater, Vater, sie liegt im Brunnen. Clara? Sie ging, um Wasser zu schöpfen. Man fand ihr Tuch. Bub, nun weiß ich, warum deine Kugel traf. Der Kopf grässlich am Brunnenrand zerschmettert. Vater, sie ist nicht hineingestürzt. Sie ist hineingesprungen. Eine Magd hat's gesehen. Die soll sich überlegen, ehe sie spricht. Es ist nicht hell genug, dass sie das mit Bestimmtheit hat unterscheiden können. Zweifelt er? Er möchte wohl, aber er kann nicht. Denke an das, was er ihr gesagt hat. Er hat sie auf den Weg des Todes hinausgewiesen. Was? Und ich bin schuld, dass sie nicht wieder umgekehrt ist. Nun, ich bezahle es mit dem Leben. Aber auch er, Meister Anton, so eisern er dasteht. Er wird noch einmal sprechen. Tochter. Ich wollte doch, du hättest mir das Getuschel und Kopfschütteln der Pharisäer um mich her nicht erspart. Es beugt mich doch tiefer, dass du nicht an meinem Sterbebett sitzen und mir den Angstschweiß abtrocknen kannst. Sie hat mir nichts erspart. Man hat's gesehen. Sie hat getan, was sie konnte. Er, Meister Anton, war's nicht wert, dass ihre Tat gelang. Oder sie nicht. Sie kommen mit ihr. Sie tragen sie ins Haus. In die Hinterstube, wo die Mutter lag. Ich muss sie noch einmal sehen. Oh. Herr Sekretär, was ist ihm? Oh, Karl, es geht mit mir zu Ende. Stütze er sich auf mich. Ich helfe ihm in die Kammer nebenan. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Maria Magdalena von Friedrich Hebbel. Es spielten Meister Anton, Johannes Steiner, seine Frau Margarete Hoff, Clara Lilian Westphal, Karl Hans Gaukler, Leonhard Adolf Sparlinger, ein Sekretär Paul Bösiger und viele andere mehr. Hörspielfassung Richard Pfaff, Regie Kurt Bürgin, Produktion SRF 1951.